sieht Friese, unsere Heimat. Freundschaft, Liebe, lebenslang. Halten wir dir stets die Treue, rot-weiß Friese Hand in Hand. Fels in unserer Brandung lassen sich niemals allein. Zusammen stehen. Es sieht Friese, mein Verein. Hallo und herzlich willkommen zu nun schon zweiten Episode von Vorsitz, dem Podcast. Mein Name ist natürlich wie immer Matthias und heute habe ich einen kleinen, ja, Informationspodcast für euch mit am Start. Denn heute möchte ich über ein Thema reden, von dem ihr bestimmt schon mal mitbekommen habt. Denn unser SC 1919 Zwiesel hat jetzt einen neuen Internetauftritt. Die alte Website ist weg, eine neue Website ist da. Und wieso und wie auch immer das Ganze zustande gekommen ist, das möchte ich euch heute in diesem Podcast näher bringen. Neben der SC Zwiesel Fankurve, die ich ja bisher auch immer mit betreut habe und auch immer mit 100% betreuen werde, betreue ich jetzt auch die offizielle Webseite des SC 1919 Zwiesel. Diese findet ihr unter der Domain sc1919zwiesel.de. Und um was es dort geht und was ihr dort findet, das möchte ich euch ganz kurz näher bringen. Denn wenn ihr jetzt auf sc1919zwiesel.de geht, dann findet ihr unsere neue Webseite. Ganz kurz zur alten Webseite, warum es diese nicht mehr gibt. Mir hat das Design persönlich nicht mehr so schön gefallen und auch nicht mehr so gut gefallen. Und ich bin mit dem Homepage-Baukasten komplett nicht klargekommen. Und das Ganze war halt so weit gegangen, dass sich kein Mensch mehr um diese Webseite gekümmert hat. Ich habe das auch nicht mehr gemacht, weil es mich wirklich nicht gefreut hat, weil ich mit der Webseite echt nicht klar kam. Und kurzerhand habe ich mich dazu entschlossen, aufgrund dessen, dass die alte Webseite dann nicht mehr verfügbar war, einfach eine neue zu erstellen und die neue dann auch wirklich schön zu machen und so zu machen, wie ich das für richtig finde und so zu machen, wie ich das auch mit meinem WordPress, das ich auch für die Fankurve benutze, auch hinbekomme. So, das ganz kurz zur Entstehung dieser neuen Webseite. Wenn ihr nun auf der neuen Webseite seid, dann seht ihr unter Start natürlich ganz kurz die Information, dass ihr jetzt auf der offiziellen Sportclub-Webseite seid. Dann haben wir ein schönes Titelbild, One Hope, One Team, One Way. Das beschreibt so ziemlich schön, um was es beim SC Zwiesel geht. Man hat gemeinsam eine Hoffnung, man spielt gemeinsam in einem Team und man findet gemeinsam den einen Weg zum Erfolg. Natürlich davor haben wir noch unseren Slogan, Trag in Ehren die drei Tannen auf der Brust. Dann kommen wir schon zum Menüpunkt Verein. Darunter habt ihr natürlich, egal ob am Computer oder auf den mobilen Geräten, ein Dropdown-Menü. Und da seht ihr zum Beispiel den Menüpunkt Historie. Wenn wir dort jetzt kurz drauf gehen, dann haben wir hier eine Entstehungsgeschichte. Das ist ganz interessant, wie es zu unserem heutigen Sportclub kam. Dann haben wir die weiteren Abteilungen des SC Zwiesel, die Spielstätte und dann haben wir eine richtig schön ausgearbeitete Historie des Vereins, denn hier seht ihr wirklich, wo hat der SC Zwiesel in welchem Jahr gespielt, welche namenhaften Spieler, wie zum Beispiel ein Sepp Brunner, ein Max Müller oder halt auch unser Torjäger Klaus Fischer, wann haben die beim SC Zwiesel gespielt, wo sind sie dann hingewechselt, was haben sie erreicht, alles drum und dran. Das findet ihr wirklich in dieser Historie schön niedergeschrieben, das ist auf jeden Fall sehr interessant für jeden SC Zwiesel-Fan, hier kann man sich auf jeden Fall angucken, was der SC Zwiesel damals gemacht hat und wie es zum heutigen Verein gekommen ist. Danach haben wir unsere Leitsätze, das sind ganz kurz gesagt die Werte, auf denen der SC Zwiesel und das Team gebaut ist. Und das ist auch ganz interessant, sich durchzulesen, denn hier bekommt man einen kleinen Einblick, welche Motivation hinter den Spielern steckt und auch welche Einstellung die Spieler an den Tag legen sollen und welche Einstellung natürlich unser Sportclub auch mitbringt. Zum Beispiel Fairplay, Teamgeist, Disziplin, Respekt und Achtung und so weiter und so fort. Und man hat natürlich hier zu jedem Punkt auch eine kleine Erläuterung, um was es hier geht. Nehmen wir ganz kurz Fairplay. Achte die Rechte des anderen, des Gegenspielers und der Konkurrenten. Nutze deinen Willen und die Teamstärke, um den Sieg zu erringen. So als kleines Exempel an dieser Stelle. Kommen wir dann zum nächsten Punkt, die Wall of Fame, die kennt natürlich ein jeder, die hängt an unserem schönen Vereinsgelände. Dort sind natürlich die prominentesten SC Zwiesel Spieler zu sehen. Und kommen wir nun von der Wall of Fame zum nächsten Punkt, und zwar soziale Projekte. Und da geht es eigentlich nur ganz kurz gesagt drüber, wo sich der SC Zwiesel engagiert. Und dort findet ihr echt ein paar Sachen drüber, wo wir uns schon engagiert haben und auch zum Beispiel, wenn man sich anguckt, Sportclub Züssel kriegt jetzt auch in Mombasa einen Bericht, wenn man auf das Foto geht, der PMP, das ist alles ganz interessant und für jeden SC Züssel-Fan natürlich sehr interessant zu lesen. Danach haben wir Kontakt, dort könnt ihr uns über die Webseite kontaktieren, da muss man nicht wirklich viel dazu sagen, da könnt ihr einfach eure Anregungen reinschreiben, wenn ihr das nicht über Facebook oder sonstige Kanäle machen wollt. Dann haben wir den Mitgliedsantrag, der ist natürlich auch ganz wichtig. Wie sieht das Ganze aus? Ja, ihr kommt dadurch, durch den Klick dieses Links, kommt ihr auf ein PDF-Formular, da steht alles Wichtige drin. Da könnt ihr alles Wichtige eintragen, eure Bankverbindung vor allem auch, um eben dann den Beitrag zu zahlen. Und ja, das erklärt sich von selbst. Wenn nicht, könnt ihr euch das gerne unter der Website einfach angucken. Dann kommen wir zur Satzung, das ist, erklärt sich auch von selbst, das ist einfach die Satzung des Sportclubs Züssel von 1919 e.V. und die könnt ihr auch als PDF dann angucken. Und zu guter Letzt haben wir das Impressum, das ist auch selbsterklärend. Danach kommen wir zum Menüpunkt Mannschaften, der ist unterteilt in unsere erste und unsere zweite Mannschaft. Überall, egal ob bei der ersten oder zweiten Mannschaft, findet ihr den Kader, den Spielplan, die Tabelle und die Torschützenliste der Liga. Und ihr werdet durch Klicken zum Beispiel von Kader auf das FUPA-Widget verlinkt und seht dort eben dann als Widget oder als externe Webseite in diesem Fall den aktuellen Kader des SC Züssel. Und das ist eigentlich ganz interessant, hat man kurz einen Überblick, was los ist und zum Beispiel auch beim Spielplan oder wo liegt mein SC Züssel in der Tabelle. Da werdet ihr dann ganz schnell weitergeleitet und mit einem Klick zurück seid ihr dann auch schon wieder auf unserer SC Züssel-Webseite. Danach haben wir den Spielbericht. Den gibt es in Textform und in Audioform. Wenn ihr auf Textform geht, dann bringt euch das auf die Seite, auf der in Zukunft dann die Spielberichte als Text erscheinen werden. Die Spielberichte auf unserer Webseite hier werden ganz neutral sein. Ich werde hier nur die Fakten reinschreiben, was auch wirklich passiert ist. Und wer eine detailliertere Besprechung der ganzen Themen möchte oder des ganzen Spiels möchte, der ist natürlich herzlich eingeladen, Force SC der Podcast zu hören. Das findet ihr dann unter Spielbericht Audioform. Dort leitet es euch dann weiter auf die SC Züssel Fankurve. Und in meinem Podcast rede ich natürlich aus meiner objektiven Sicht über die Dinge und kann dort natürlich auch das ein oder andere Wort und den ein oder anderen Satz sagen, den du natürlich auf einer offiziellen Webseite eines Vereins nicht unbedingt sagen solltest. Dann kommen wir zu Vorbericht, der leitet euch weiter auf die SC Züssel Fankurve. Dort findet ihr natürlich einen kurzen Vorbericht zu jedem Spiel, zum Beispiel in welcher Tabellensituation befinden wir uns gerade, gegen wen spielen wir, wer hat mehr Spiele zuletzt gewonnen und so weiter und so fort und natürlich auch ein Fazit, wer das Spiel voraussichtlich gewinnen wird. Dann, wenn ihr auf Live-Ticker klickt, da kommt ihr auch zur SC Züssel Fankurve, aber nicht zur SC Züssel Fankurve Webseite, sondern auf unseren Twitter-Account. Denn es ist relativ schwierig, einen Live-Ticker über die Webseite anzubieten, denn man muss immer diesen Eintrag auf der Webseite offen halten und so kann ich das mit Twitter verbinden und kann unseren Kanal auf Twitter auch gut nutzen und kann diesen auch so nutzen, dass ich dort dann vom Handy aus den Live-Ticker moderieren werde. Und ja, einfach im Endeffekt auf Live-Ticker klicken und schon seid ihr auf unserem Twitter-Kanal und dort könnt ihr dann den Live-Ticker mitverfolgen. So, kommen wir nun von dieser Seite, jetzt habe ich die Seite aus Versehen ganz kurz zugemacht, so sind wir wieder da. Kommen wir jetzt zu Social Media, das sind natürlich die offizielle Facebook-Seite des SC Züssel, die offizielle Instagram-Seite und auf YouTube findet ihr dann den Kanal der SC Züssel Fankurve. Dort wird dann ab dem ersten Spiel das sogenannte Fankurve TV an den Start gehen. Dabei geht es eigentlich nur darum, dass ich die ganzen Spiele des SC Züssel, vor allem auch die Heimspiele, mitfilme und das dann ein bisschen zusammenschneide und das Ganze dann fast ganzer Spiellänge auf unserem YouTube-Kanal hochladen werde, sodass ihr das im Nachhinein auch nochmal angucken könnt. Genau, das war's zu dieser Webseite vom SC 1919 Züssel. Kommen wir nun zu meiner Webseite, zur SC Züssel Fankurve. Diese findet ihr unter szzfankurve.com. Und wenn ihr da drauf geht, dann habt ihr schon als erstes unseren Podcast. Unter diesem Menüpunkt findet ihr dann alle Podcasts, die jetzt nicht unbedingt ein Rückblick oder eine Vorschau sind. Denn ich habe ja zum Beispiel jetzt diesen Podcast oder den ersten Podcast, den kannst du halt nicht unter Rückblick oder Vorschau kategorisieren. Deshalb ist Podcast eine eigene Kategorie und dort findet ihr wirklich alle Podcasts, die bisher erschienen sind. Dort sind auch die Vorschauen sofern diese als Podcast erscheinen, zu finden. Und auch die Rückblicke werden dort zu finden sein. Dann kommen wir von Podcast zu Rückblick. Rückblick im Endeffekt auch eine Kategorie, in der ein Podcast erscheinen wird zu vergangenen Spielen. Bei Vorschau wird sich das Ganze ein bisschen differenzieren, entweder in Textform oder in Podcastform, je nachdem, wie viel Zeit ich für das Ganze habe. Danach Live-Ticker, der wirft euch natürlich wieder zur Twitter-Seite der SC Zwiedel Fankurve, eben wie zuvor besprochen, dort der Live-Ticker zu finden. Unter News habe ich einen kleinen Blog installiert, bei dem ihr die aktuellsten Nachrichten bekommt. Zum Beispiel habe ich hier News: Stefan Pfeffer verlässt SC Zwiesel und ein kleiner Text dazu, was der Spieler soweit erreicht hat und wo er jetzt hingeht und was eben das Ganze mit sich bringt. Danach Verein. Der Button Verein, wie es schon sagt, darüber kommt ihr zu unserer Vereins-Homepage zu sc1919zwiesel.de. Bei Info findet ihr eine kurze Information über die SC Zwiedel Fankurve und ja, eine Entstehungsgeschichte, wie das Ganze zustande kam und auch eine Zielsetzung für das Jahr 2019. Also wer unsere Zielsetzung wissen möchte, der kann auf jeden Fall unter dem Punkt Info sich diese anschauen. Dann haben wir noch die sozialen Kanäle wie Facebook, Instagram und natürlich unseren YouTube-Kanal. Und ganz kurz zu Instagram, dort werde ich auf jeden Fall Bilder posten, aber diese findet ihr dann auch auf der Facebook-Seite. Diese werden dort offiziell auch geteilt. Und ja, genau, das war's, glaube ich, dann auch an dieser Stelle schon wieder. Wir haben soweit alles besprochen. Ein kleines Thema habe ich noch, aber bevor wir zu diesem kommen, gibt es an dieser Stelle eine ganz kurze Unterbrechung. In dieser Unterbrechung werdet ihr ein bisschen Musik hören und nach dieser Musik bin ich wieder da. Making noise, Henderson, the announcer. Stay round bars, all I'm missing is a bouncer. Ain't fucking with my camp, my position is a counselor. They say that life a bitch, but don't you dare denounce her. Sharp like a motherfucking dagger. And I walk through like fuck your swagger. Just gotta say, wasn't always this way. But you know sometimes we all fall. Niagara's really if you're gonna get up. Viagra, y'all don't get the picture. Maybe I should tag ya. Maybe I should make that shit a little more clearer. Cause it's time for reflection. I don't need a mirror, but I knew that my drive it would take me far. Now my rate of interest going up, AP. Yeah, you're blowing hot air like a dryer. I'ma set it off, then set it on fire, bitch. Through more bars than an alcoholic. Hope your bluff picking up cause I'm about to call it. I got the game in my back pocket like a wallet. All it takes is a really big break. And I guess it is the parent I'm about to raise the stakes. Used to Medusa, I ain't fucking with you snakes. I fight for my career but I'll never hit the brakes. I'm the answer if you wanna ask me. I'm a smart guy but you never gon' pass me. Been spittin' real since Drake was on the grassy. Ain't that shit about a bitch, Lassie. Knew that my drive it would take me far. Now my rate of interest going up, APR. Yeah, you're blowing hot air like a dryer. I'ma set it off then set it on fire, bitch. Yeah. Try to bring me down, but I don't give a fuck. You should probably kick me now. Yeah, I'm moving forward. Y'all should fall back. This ain't dedication. Tell me what you call that. Working every night, so everything I write takes flight. Kinda like a kite, I'm like Mike on a mic. But I might fight for the right with the might of a knight in the sight of the light. Alright, alright. Yeah, you try to take our shine. Bad boy, 99. Tell them that we doing just fine. It's our time, and we gonna let it. We gonna let it. So, da bin ich wieder und jetzt widmen wir uns unserem letzten Thema, beziehungsweise sind es an sich schon zwei Themen. Das eine Thema ist, ich habe jetzt endlich meine Kamera, die ist letzte Woche gekommen und das ist eine Panasonic Full HD Kamera, ein Camcorder im Endeffekt und mit der kann ich dann natürlich die Spiele aufzeichnen. Da werde ich mir dann wahrscheinlich noch ein kleines Stativ dazu kaufen, damit das Ganze ein bisschen besser funktioniert und auf jeden Fall, wie gesagt, Fankurve TV, das neue Ding bei der Fankurve. Und dieses Projekt findet ihr natürlich auf unserem YouTube-Kanal, youtube.com/szzfankurve, so wie wir auch bei allen anderen sozialen Kanälen heißen. Dort werden natürlich dann die Videos hochgeladen. Und ja, es kann am Anfang sein, dass es ein bisschen, ich würde mal sagen, unerfahren wirkt. Natürlich muss ich hier mit viel Zoom arbeiten. Und ja, ich versuche auf jeden Fall dann hier Vollgas zu geben, um mich auf jeden Fall in diesem Punkt weiterzuentwickeln und euch dann hoffentlich nach 1, 2, 3, 4 Videos optimal die Videos in bester Qualität und auch mit bester Aufnahme liefern zu können. Also, wenn das erste oder das zweite Video nicht so gut ist, hoffentlich verzeiht ihr mir das. Ich habe vorher noch nicht so viel mit Video gemacht, nur so hier mit Audio zum Beispiel. Daher ist das für mich sozusagen Neuland. Aber das wird schon und da gebe ich mir auf jeden Fall Mühe, dass ihr dort wirklich ein gutes Produkt bekommt. So kommen wir nun von Fankurve TV zu einer weiteren Änderung bei der SC Zwiedel Fankurve, denn es gab ja im vergangenen Jahr meist nur die Berichterstattung über unsere erste Mannschaft. Damals hatten wir ja noch die Spielgemeinschaft mit der Spielvereinigung Rabenstein, aber diese wurde ja jetzt aufgelöst. Der SC Zwiedel ist jetzt mit einer zweiten Mannschaft, mit einer eigenen zweiten Mannschaft am Start. Und genau über diese zweite Mannschaft werden wir auch bei der SC Zwiedel Fankurve berichten. Ich werde ab und an auch darüber ein Fankurve-TV-Video machen, je nachdem, wo die Spiele sind, wann die Spiele sind und wie sich das Ganze zeitlich einrichten lässt. Aber ich versuche natürlich so viel wie möglich zu berichten und so viel wie möglich auch mitzufilmen. Und ja, das ist an dieser Stelle noch eine weitere kleine Änderung. Es wird, wenn es keinen Podcast drüber gibt, falls das Spiel jetzt nicht wirklich so spannend war oder es nicht wirklich viel zu berichten gibt, dann wird es natürlich einen Spielbericht in Textform geben. Genau, und an dieser Stelle ist auch schon alles gesagt für diese zweite Episode von Forza SC, dem Podcast. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern fürs Einschalten. Ich hoffe, euch hat diese neue Episode von Forza SC, der Podcast, gefallen. Falls sie euch gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Like bei Facebook freuen. Und falls ihr bei Facebook noch nicht die Fankurve abonniert habt, einfach auf facebook.com/szzfankurve klicken und dort ein Gefällt mir dalassen. Ich würde mich drüber freuen. Ich mache das Ganze hier sehr, sehr gerne und hoffe auf jeden Fall, dass es euch gefallen hat. Man hört sich in der nächsten Episode von Forza SC, der Podcast. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr dem SC 1919 Zwiesel treu bleibt, vielleicht mal die neue Webseite anschaut und auch mal wieder bei der SC Zwiesel Fankurve vorbeischaut. Und mit diesen Worten bedanke ich mich nochmals fürs Zuhören. Ich bin euer Matthias und man hört sich in der nächsten Episode von Forza SC, der Podcast. SC Zwiesel. Ein Verein.